Schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstabender tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell eine Frage an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja, danke. Wie heißen Sie? Ich heiße Melanie Schleving. Melanie Schweling. Schleving. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, S-C-H-L-I-W-I-N-G. Schleving. Okay. Schleving, Frau Schleving. Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 36 Jahre alt. 36 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Am 14. Februar 1986. Ja. Okay. Frau Schleving, wie groß sind Sie? 1,74 Meter. Ja, okay. Und wie schwer sind Sie? Wie schwer sind Sie? 68 Kilo. Mhm. Okay, Frau Schleving, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie momentan? Ja, ich habe so vor 2 Stunden bekam ich ganz plötzlich starke Luftnot. Ja. Und auch Schmerzen im Brustkorb, mehr so auf der linken Seite hinten. Okay. Okay. Momentan haben Sie Brustschmerzen? Ich habe jetzt auch Brustschmerzen beim Atmen. Okay, Luftnot und Brustschmerzen momentan haben Sie. Ja. Und können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen stehend oder brennend oder pochend? Eher etwas stechend. Stechend, okay. Frau Schleving, ich möchte jetzt Sie mit dem Monitor anschließen und Ihre Sauerstoffsättigung messen und gegebenenfalls werde ich Ihnen auch Sauerstoff geben und werde ich auch eine EKG schreiben lassen. Okay. Ja. Und dann machen wir weiter. Mhm. Jetzt haben wir alles gemacht und sind alles in Ordnung und können wir weitermachen. Aber wenn Sie Luftnot haben oder wenn Sie Brustschmerzen, starke Brustschmerzen haben, können wir wieder eine EKG schreiben. Okay. Ja. Okay, Sie haben vor 2 Stunden eine Luftnot und plötzlich stehende Schmerzen gehabt. Sind die Schmerzen auch in der linken Seite, haben Sie gesagt, ausstrahlen? Und noch andere Körperteile strahlen die Schmerzen aus? Nein, das ist mehr linken so... Linken Arm oder linken Hals? Ja. Nee, das ist mehr so hinter der Achselhöhle, hinten am Brustkorb mehr. Da ist okay. Das am schlimmsten, wenn ich... auch wenn ich tief Luft hole. Aber okay. Am schlimmsten ist die Luftnot. Luftnot, genau, okay. Und linksseitige Achselhöhle, ja? Ja. Dort habe ich sie auch, okay. Okay, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte, 10 sehr starke Schmerzen meint? 7. 7, okay. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen und für diese Luftnot? Ich weiß, die waren plötzlich, das ging sofort. Mit einem Schlag war das da, kriegte ich keine Luft mehr und es war ganz schlimm. Okay. Es ist immer noch schlimm, aber das, ja. Beide sind gleichzeitig aufgetreten, ja? Ja, ziemlich gleichzeitig, ja. Aber okay. zuerst war plötzlich diese Luftnot und dann schlug das Herz auch ziemlich schnell. Okay. Mhm. Jetzt leiden Sie unter Herzschlagen, ja? Auch Herzschlagen und ja, Herzstoffen. Das Herz geht doch schneller als normal. Mhm. Ja. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Sowas habe ich noch nie gehabt. Okay. Das ist eine gute Entscheidung, dass Sie hierher gekommen sind. Natürlich müssen wir alle andere Diagnosen auch ausschließen und müssen wir weitere apparative Diagnostik durchführen. Ja. Haben Sie Brustschmerzen, Sie haben gesagt, und leiden Sie auch unter Luftnot. Haben Sie Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht. Husten Sie? Nee, nee. Okay. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nein, ich war bis vor 2 Stunden war ich ziemlich gesund, war ich. Okay, das ist schön. Leiden Sie unter Verstopfung oder Durchfall? Nein, alles gut. Okay, wie ist Ihr Appetit? Der ist Das normal. ist gut. Im Okay. Augenblick, im Augenblick mag ich jetzt nichts essen, weil es geht mir nicht gut. Ich habe Genau, schlecht. ja. Ja, jetzt ist ein bisschen schlecht, ja. Ich verstehe Sie. Und haben Sie haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht immer gehalten. Ich mache regelmäßig Sport. Okay. Können Sie normalerweise gut schlafen? Ja. Können Sie ohne Atem oder können Sie flachlegen, ohne Atemnot zu bekommen? Ja, kann ich, ja. Ja, das ist gut. Okay. Und wie viel Meter können Sie laufen, ohne Schmerzen oder ohne Atemnot zu bekommen? Jetzt, wo ich das akut Jetzt, genau, habe, ja, jetzt, ja. nicht viel. 5 Meter, Nicht viel. fünf 5 Meter, okay. Haben Sie angeschwollene Beine bemerkt? Meter. Mein linkes Bein ist ja geschwollen, seitdem ich vor ungefähr 8 Tagen umgeknickt bin beim Joggen. Okay, vor 8 Tagen. Ja. Können Sie wiederholen? Bitte. Vor 8 Tagen ungefähr, ja, vor 8 Tagen bin ich umgeknickt. Habe ich mich beim Joggen bin ich mit dem linken Fuß umgeknickt und dann Okay. habe ich seitdem habe ich dort eine starke Schwellung. Habe ich immer Okay. gespült mit Eis und habe das gewickelt. Ja, aber es ist geschwollen. Okay, vor 8 Tagen haben Sie umgeknickt. Ja. Haben Sie lange Reise gehabt? Nein. Okay, gemacht? Nein. Okay. Haben Sie Hautveränderungen an diesem Bereich bemerkt? Nein, nur die Haut ist etwas gespannt, weil es ja viel dicker ist da unten, das Oberlenker da Ein am bisschen Bein. dicker. Naja, ein bisschen dicker geworden und haben Sie Kältegefühl oder Wärmegefühl auch dort an diesem Bereich bemerkt? Nein. Es ist jetzt, man sieht jetzt dort schon einen Bluterguss. Ja, okay. Wie ein Bluterguss dort Versammlung. Ja, es ist alles dunkelblau gefärbt jetzt. Es Okay. ist, ja. Okay, jetzt möchte ich über Ihre Vorgeschichte etwas fragen. Leiden Ja. Sie an einer bestimmten Vorerkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes mellitus, Blutzuckerkrankheit oder Schilddrüsenüberfunktion? Ich habe schon seit der Jugend habe ich Asthma. Asthma. Seit wann? Haben Seit Sie? meiner Jugend, ja. Ah, okay, Jugend, seit Jugend, ja. Und da nehme ich dann Asthma-Spray. Ein Spray nehme ich ein bis zweimal am Tag, das soll ich immer nehmen. Und ein Spray soll ich nehmen, bevor ich Sport mache, Okay. wenn ich joggen gehe. Eine Spray nehmen Sie zweimal am Tag, Ja, aber regelmäßig, ein ja. bis zweimal am Tag, je nachdem, wenn es im Winter sehr neblig ist und feucht ist, dann brauche ich zweimal, im Sommer jetzt vielleicht nur einmal. Okay. Und andere Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen leiden Sie darunter? Nö, sonst nicht. Ich bin als Kind mal am Blinddarm operiert worden. Aber sonst, nö, sonst fühle ich mich gesund. Okay, das ist schön. Und diese Blinddarmentfernung war Da kost war war ich 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Okay. Komplikationslos ist Na, verlaufen. das war alles gut. Oh. Okay, das ist schön. Ansonsten keine weitere Operationen und keine weitere Vorerkrankungen haben Sie, ja? Nee. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, abgesehen von dieser Choupé? Ja, ich nehme einmal Asthma-Spray, das heißt Atmadisk. Atmadisk, Asthma-Spray, ja. Atmadisk und Salbutamol-Spray nehme ich vor dem Sport. Vor dem Sport, können Sie wiederholen, diesen Namen? Salbutamol. Okay, Salbutamol, ja. Wie viel Milligramm oder wie viel Milliliter? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe okay. das in der Eile nicht mitgenommen. Muss ich noch besorgen. Genau, okay. Medikamentenliste haben Sie nicht dabei, ja? Nee. Und sonst nehme ich noch die Pille. Pille. Zur Verhütung, oder? Ja. Okay. Okay. Sind Sie gegen etwas allergisch, Frau Schlewing? Nein, ich habe keine Allergien. Okay. Sind bei Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Nein, ich vertrage alles, auch vom Essen her. Okay, das ist gut. Ich esse wenig Fleisch, aber ich vertrage alles. Nein, okay, das ist gut. Rauchen Sie? Nein. Okay. Wegen dieser Asthma, auch wenn Sie nicht rauchen, das ist das schön. Ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke so abends beim Abendessen mal ein kleines Glas Wein. Aber okay. Das ist nicht viel. 0,1. Ja, und bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Nein, nehme ich nicht. Nee, okay, das ist schön. Können Sie gut Sport treiben wegen dieser Asthma? Eigentlich können Sie diese benutzen diese Spray? Ja, aber wenn ich muss dieses Salbutamol vor dem Sport nehmen. Ja. Und dann kann ich gut joggen. Ich jogge in der Regel eine Stunde am Stück. Mhm. Das mache ich dreimal in der Woche. Ja, okay. Joggen dreimal, ja. Und sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Ich war vor einem Vierteljahr mal 2 Wochen in Italien. Okay. Wann war das? Halben Jahr, oder? 2. Mai, Ende Mai. 2. Mai, okay. 2 Wochen waren Sie in Italien, okay. Ja. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona und gegen andere Impfungen, Krankheiten? Ja, ich bin 3-mal geimpft gegen Corona. Mhm. Und normal, der Hausarzt sagt, ich habe alle nötigen Impfungen, die ich hier so brauche. Okay, das ist schön, ja. Ich muss ein paar Fragen über Ihre Menstruation Frauenanamnese etwas fragen, etwas an sich stellen. Haben Sie Menstruationsbeschwerden? Nein. Okay, sind alles in Ordnung für Sie bei Ihnen? Ich gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Das ist okay, das ist gut, ja. Okay. Jetzt möchte ich ein paar Fragen nach Ihrer Familiengeschichte fragen. Zuerst ja. muss ich fragen, sind Sie verheiratet, oder? Ja, bin verheiratet, habe eine Tochter, 9 Jahre alt, die ist gesund. Mhm. Ja, und mit wem wohnen Sie zusammen? Mit der Familie. Also mit der Familie, das ist Ehemann, ja. Genau, okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 39 Jahre alt, der hat auch Asthma. Mhm. Ja, aber nimmt er Medikamente gegen diese? Ja, er nimmt auch einen Spray, aber ich weiß nicht genau welchen. Okay, genau, ja. Und leben Ihre Eltern noch? Ja, Der Vater ist 72 Jahre alt, der hat etwas hohen Blutdruck und etwas Zucker. Ja. Und die Mutter, Und lebe noch, ja? Lebt ja, er noch? die Okay, das Mutter ist gut. ist 71 Jahre alt, die hat auch Asthma und auch, das habe ich vergessen, ich habe auch etwas Neurodermitis. Ah, okay, Sie haben, ja? Ja, und meine Mutter auch, und mein Bruder auch. Nehmen Sie Medikamente gegen diese Neurodermitis? Nein, Nein? aber das ist auch nicht so schlimm. Aber manchmal im Winter wird es manchmal etwas schlimmer. Okay, ja. Aber das ist nicht so schlimm, für uns nicht so schlimm. Okay. Seit wann leiden Sie an dieser Neurodermitis? Seit wann? Ja, das begann auch so, Im als das Jugend. Asthma anfing, so in der Jugend. In der Jugend, okay. Und Ihr Bruder auch hat Neurodermitis, ja. Ja. Okay. Ihre Mutter auch hat Asthma und ist jetzt wurde sie behandelt, ja? Oder wird sie behandelt? Ja, die Mutter bekommt auch Asthmamittel, aber Genau. die Mutter lebt in einer anderen Stadt, die Eltern, ich weiß nicht genau, welche Mittel sie nimmt. Okay. Ja. Frau Schlewing, was machen Sie als beruflich? Ich bin Architektin. Architektin, ja. Okay. Sind Sie bei der Arbeit oder auf der Arbeit zufrieden? Ja. Okay, das ist gut. Haben Sie Stress? Manchmal schon, wenn es irgendwie Probleme gibt beim Bau bei den Häusern, aber das ist jetzt nicht regelmäßig. Okay, aber Sie können auch damit umgehen, ja? Ja, dann gehe ich joggen. Joggen Okay. ist gut für mich. Genau, ja, das ist schön. Okay. Frau Schliwick, von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Haben wir etwas vergessen, was wichtig sein könnte? Fällt Ihnen noch etwas ein? Müssen Sie oder möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie eine Frage? Ja, meine Hauptfrage ist, was ist das? Was kann das sein? Okay, ja, ich möchte eine kurze Zusammenfassung für Sie machen. Ganz schnell. Sie haben gesagt, dass Sie vor 2 Stunden eine Brustschmerzen und Brustnot bekommen haben. Und diese Schmerzen sind hinter der Brust aufgetreten. Und ich werde Sie körperlich untersuchen jetzt. Und von Ihnen werde ich Blut abnehmen und werde ich wieder eine EKG schreiben. Und eine Röntgenaufnahme, 2 Ebenen-Röntgenaufnahme werde ich für Sie veranlassen. Und nach dieser Befunde werde ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen, sage ich Ihnen, was zu tun ist. Aber zuerst müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Und wir werden Sie sind jetzt mit dem Monitor Angeschlossen. angeschlossen. Ja. Und werden wir Sie gleich für jede Schritte werden wir Sie informieren. Okay, gut, das können wir so machen. Ja, okay. Danke. Okay, danke Ihnen. Ich habe einige Fragen. Ja. Wurden Sie behandelt, nachdem Sie sich den Fuß umgeknickt hatten? Nein, ich habe das selbst gemacht. Ich habe das immer gekühlt und habe dann eine elastische Bandage genommen und das gewickelt. Mein Mann hat immer gesagt, ich muss zum Arzt gehen damit, habe ich aber nicht gemacht. Okay, gibt es einen Unterschied zwischen derseitigen Atemnot und Ihrem Ja, das ist was ganz anderes. Also Asthma, da kommt eventuell die Luftnot langsam mal oder es wird langsam etwas enger. Aber das war jetzt ganz akut, Asthma? ganz plötzlich. Ja. Haben Sie Nachtschweiß oder Kaltenschweiß, Entschuldigung, haben Sie jetzt momentan Kaltenschweiß? Ja, vielleicht war ich danach etwas kaltschweißig. Das war auch so ein Schock für mich, dieser Schmerz und die Luftnot. Okay. Das war's. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Gut. Arzt hat Gespräch anfangen. Können wir anfangen, Mehmet Emin? Ja, können wir anfangen. Ja, bitte schön. Gut. Guten Tag, Herr Oberarzt. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ja. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Frau Melania Schlewig ist eine 36 Jahre alt und 1,74 Meter Zentimeter groß und 68 Kilogramm schwer. Ja. Frau Melania Schlewig hat sie heute bei uns wegen vor zwei Stunden aufgetretener Luftnot und Brustschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen seien plötzlich aufgetreten und seien stehend und retrosternal. Und die Schmerzen würden in den Linksachselhöhle ausstrahlen. Die Schmerzintensität liege auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 7. Und des Weiteren klagte der Patient über einen Kaltschweiß und Herzschlag. Und wegen dieser Schmerzen könne der Patient nur 5 Meter hinaufgehen, laufen. Und diese beiden Brustschmerzen und retrosternale Brustschmerzen und Luftnot oder Dyspne würden begleitet oder ja, würden begleitet auftreten. Mhm. Und der Patient berichtet, außerdem berichtete die Patientin, sei sie vor 8 Tagen am linken Knie umgeknickt. Am linken Knie oder am linken Sprunggelenk? Am linken Sprunggelenk, genau, am linken Sprunggelenk umgeknickt und die Sprunggelenk sei dicker geworden und angeschwollen. Und habe sie an diesem Bereich Hämatom bemerkt. Okay, also die Patientin berichtet über eine Distorsion. Distorsion, eine genau, Distorsion, ja. Linkes OSG oder Sprunggelenk. Mhm. Vor 8 Tagen mit Schwellung und Hämatombildung. Ja, mit Schwellung und Hämatombildung, ja. Distorsion, richtig. Hm. Ja. Ja, und die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf einen Kaltschweiß und Herzschlag. Ja, ist diese Distorsion behandelt worden in der Ambulanz? Oder? Nicht behandelt worden. Die Patientin habe diese selbst Verband gemacht und habe selbst behandelt, okay. Aber nicht Ambulanz oder in einem Krankenhaus nicht behandelt worden. Okay, gibt es Risikofaktoren sonst bei der Patientin? Genau, natürlich für diese Lungenembolie oder für diese andere, für Lungenembolie ist ein bisschen ein Risikofaktor. Okay, ja. Gut. Das ist Ihre Verdachtsdiagnose? Lungenembolie, meine Verdachtsdiagnose, ja. Okay. Und an Vorerkrankungen nannte die Patientin eine Neurodermitis seit jungen Jahren. Und dagegen nehme der Patient keine Medikamente ein, ist nicht medikamentös bedürftig, sie ist. Ja. Ja. Und seit Jugendjahren leidet die Patientin an einer Asthma. Dagegen nehme sie eine Atmadisk zweimal am Tag ein. Die Patientin hat ein Asthma bronchiale und eine Basismedikation. Mit Atmadisk, ja? Ja, eine Basismedikation mit Atmadisk, zweimal am Tag ein, im Winter zweimal und im Sommer einmal, wenn warm ist. Eine Spray, Salbutamol-Spray, bevor sie einen Sport treiben möchte. Okay, und was treibt die Patientin für einen Sport? Jogging. Jogging, okay. Jogging, genau, ja. Und als Kind sei eine Appendektomie durchgeführt worden. Im Alter von 11 Jahren. Ja. Und die Patienten nehmen Pille zur Verhütung. Ja. Und Frauenanamnese sei unauffällig. Und die Patienten und Allergie und Unverträglichkeiten wurden verneint. Ja. Die Patientin trinke Alkohol, ein kleines Glas Wein abends gelegentlich. Und Drogenkonsum und Nikotinkonsum wurden verneint. Die Patienten und Reiseanamnese oder die Frage nach Reiseanamnese oder ja, die Patientin sei am 2. Mai vor 5 Monaten 2 Wochen lang in Italien gewesen. Okay, gut. Jetzt glaube ich, keine Auffälligkeit. Erkrankung jetzt nicht so relevant. Genau, nicht so relevant. Steht ein kompletter Impfschutz? Genau, vollständig geimpft. Die Patientin sei vollständig geimpft und sei verheiratet und habe eine gesunde Tochter und lebe mit ihrer Familie zusammen. Okay. Und habe einen Bruder, der 39 Jahre alt sei und der auch leider an einer Asthma-Bronchiale und Neurodermitis auch. Und ja. Der Vater der Patientin lebe noch und sei 72 Jahre alt und leide an einer arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Und die Mutter der Patientin sei 71 Jahre alt und leide an einer Asthma-Bronchiale. Okay, gut. Ja. Also gibt es diese Asthma-Belastung wahrscheinlich über die Mutter? Ja, genau. Belastung in der Familie, gut. Und Ihre Verdachtsdiagnose haben Sie eben schon genannt? Ja, Ja. Und differenzialdiagnostisch? Ja, aus Differentialdiagnose kommen die zum Beispiel eine chronische Herzkrankheit in Betracht, chronische Herzkrankheit oder können wir auch eine Myokardinfarktus in ja. Betracht oder können wir auch nennen. Und Pneumothorax sein? Pneumothorax natürlich für junge Menschen, Pneumothorax auch eine gute Differentialdiagnose sein. Wahrscheinlich muss man jetzt doch an eine Lungenembolie denken, der akute Beginn mit der Luftnot, dann der betonte Herzschlag, dann vor dem Hintergrund eines Traumas, ja. Distorsionstrauma vor 8 Tagen, bisher nicht diagnostiziert oder nicht behandelt, ohne Heparinschutz, mit selbst bewickelt. Daraus können ja häufig dann leider Embolien entstehen. Genau, ja. Müssen wir zuerst diese Embolie ausschließen, dann andere Diagnose müssen wir zum Ausschluss andere diagnostische Maßnahmen durchführen. Aber Sie haben ja schon in der Notaufnahme zumindest die Vitalwerte kontrolliert, SpO2, Blutdruck, EKG. Ja. Ja, das war prima. Ja, ich denke, das ist eine Arbeitsdiagnose, da sollten Sie erstmal mitarbeiten und dementsprechend diagnostizieren und dann muss man weiterschauen. Gut. Okay, ja. Ja, also ich finde, Sie haben das auch sehr systematisch und verständlich gemacht, haben sich bemüht, auch nicht zu lange Sätze zu bilden, was immer ich wichtig finde, gerade in dem Vorstellungsgespräch, dass man am Ende noch weiß, was man erst am Anfang gesagt hat. Aber das war gut. Versuchen Sie ruhig eben diese Begriffe wie Distorsion. Ja? Distorsion, genau, ja. Und wahrscheinlich war es ein Supinationstrauma. Die meisten dieser Distorsionen sind ja Supinationstraumata. Distorsionstrauma linkes OSG beim Joggen und selbst behandelt. Also ohne dass jetzt jemand das angeschaut hat oder diagnostiziert hat. Dann wäre es vielleicht etwas anders behandelt worden, von mir aus mit Bewicklung, aber wahrscheinlich unter Heparinschutz. Ja. Gut, ein gewisser Risikofaktor ist wahrscheinlich die Einnahme auch der Pille. Kann dazu beitragen, aber wahrscheinlich hat die Patientin das sehr ruhig gestellt und hat sich nicht groß bewegt und das führt ja gerne dann zu solchen Komplikationen. Gut. Ja. Ja, aus meiner Sicht finde ich, haben Sie das gut gelöst und haben sich der Diagnose auch gut genähert und auch gute medizinischen Fachausdrücke eingebaut. Danke Ihnen. Und